We're coming to the end of our series soon. Wir kommen bald zum Ende unserer Serie. Jesus changed the game. Jesus hat die Karten neu gemischt. Look at this beautiful scripture. Schau diese schöne Schriftstelle an. Luke 16, verse 16. Lukas 16, Vers 16. The law and the prophets, they were until John. Since that time, the kingdom of God has been preached and everyone is pressing into it. Das Gesetz und die Propheten gehen bis auf Johannes. Von da an wird die gute Botschaft vom Reich Gottes verkündigt und jeder dringt mit Gewalt hinein. You know, the violent press into the kingdom of God. Mit Gewalt in das Königreich Gottes eindringen. But look. Aber schau. Jesus said, until John. Jesus sagte, bis auf Johannes. The game changed. Die Spielregeln haben sich geändert. Until John, everybody had to press into the kingdom. Bis zu Johannes musste jeder in das Königreich Gottes eindringen. But with Jesus, the game changed. Mit Jesus änderten sich die Spielregeln. You know, it's funny how people preach about pressing into the kingdom of God and they ignore that Jesus said that was only until John. Es ist interessant, wie die Leute darüber predigen, ins Reich Gottes einzudringen. Und sie ignorieren, dass dies nur bis zu Johannes galt. Everything changed. Jesus literally took me out of the kingdom of darkness and put me into the new kingdom. Alles änderte sich. Jesus hat mich buchstäblich aus dem Reich der Finsternis genommen und in das neue Königreich gesetzt. You know, if you don't understand that the game changed completely with Jesus, you will never enjoy the goodness of God. Wenn du nicht verstehst, dass sich das Spiel mit Jesus komplett geändert hat, wirst du nie die Güte Gottes genießen. You know, is the Old Testament important? Ist das Alte Testament wichtig? Yes, but it can be destructive. Ja, aber es kann zerstörerisch sein. Think about all the Orthodox Jews who know all the Old Testament but don't see the Messiah. Denk an alle orthodoxen Juden, die alle das Alte Testament kennen, aber den Messias nicht sehen. They know the Old Testament better than most Christians, even most pastors. Sie kennen das Alte Testament besser als die meisten Christen, sogar besser als die meisten Pastoren. Look at the mess it made. Schau das daraus entstandene Chaos an. So, yes, I love the whole Bible. Ja, ich liebe die ganze Bibel. But I'm not going to take the Old Testament to try to figure out God. Aber ich werde nicht das Alte Testament nehmen, um Gott zu ergründen. I understand that with Jesus the game changed. Ich weiß, dass mit Jesus die Karten neu gemischt wurden. My friend, you will never go further until you will never go further than your understanding of God's goodness. Mein Freund, du wirst nie weiterkommen, als dein Verständnis von Gottes Güte ist. You won't. Wirst du nicht. You know, I was preaching several times on the great deception. Ich habe mehrere Male über die große Verführung gesprochen. James 1:16 says, "Do not be deceived, my beloved brethren." Jakobus 1:16 sagt, irret euch nicht, meine geliebten Brüder. Every good gift and every perfect gift is from above and comes from the Father of lights. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter. With whom there is no variation or shadow of turning. Bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Every good thing doesn't come from you, from your effort and from how smart you are. Jede gute Sache kommt nicht von dir, von der Anstrengung und davon, wie klug du bist. It comes from the Father of light and there is no changing. He will never, never change. He's only good and perfectly good. Es kommt vom Vater des Lichts und da gibt es keine Veränderungen. Er wird sich nie, nie, nie verändern. Er ist nur gut, vollkommen gut. We've made ourselves and other men and the world the source of all the good things that we need. Wir haben uns selber, andere Menschen und die Welt zu einer Quelle aller guten Dinge gemacht, die wir brauchen. And then what happens? Und dann was passiert? The force dries up and we get disappointed and we blame God. Der Brunnen trocknet aus, wir sind frustriert und wir geben Gott die Schuld. Every good gift comes from God. There's not a bad thing that comes from him. Jede gute Gabe kommt von Gott. Da gibt es nichts Schlechtes, das von ihm kommt. He doesn't change. He's light. Er verändert sein Licht nicht. And we can live in that light. Und wir können in diesem Licht leben. I'm going to finish this whole series with this statement. Ich werde diese ganze Serie mit dieser Aussage beenden. It's time for the church to represent God well. Es ist an der Zeit, dass die Kirche Gott gut repräsentiert. You know, God woke me up one night and he said, Reinhard, he said, please, will you represent me well because my children don't. Gott hat mich einmal in der Nacht aufgeweckt und gesagt, Reinhard, bitte, würdest du mich richtig repräsentieren, weil meine Kinder es nicht tun. Unfortunately, so many of God's children have represented him miserably. Leider haben so viele Kinder Gottes ihn miserabel repräsentiert. You know, they have represented God as an angry God. Sie haben Gott als einen zornigen Gott dargestellt. They've represented God as a God who makes a lot of problems in the lives of people. Sie haben einen Gott dargestellt, der in den Leben der Menschen viele Probleme verursacht. They preach more questions than answers. Fragen als Antworten gepredigt. You know, and it breaks the heart of God that we don't celebrate him well. Und es bricht das Herz Gottes, wenn wir ihn nicht richtig feiern. So when God challenged me, I said, Lord, I really want to do whatever I can to celebrate you well. Als Gott mich herausgefordert hat, sagte ich, Herr, ich will wirklich alles tun, um dich gut zu feiern. You know, let's look at Jesus and let's represent him really well. Lass uns Jesus anschauen und lass uns ihn wirklich gut repräsentieren. Don't represent a God that you've not been convinced of that he's only good. First convince yourself. Repräsentiere nicht einen Gott, wenn du nicht davon überzeugt bist, dass er wirklich gut ist. Überzeuge dich zuerst selber davon. Let me finish here with something really important. Lass mich hier mit etwas wirklich Wichtigem beenden. The way you perceive God, so wie du Gott wahrnimmst, has a lot to do with the way you represent him. Hat viel damit zu tun, wie du ihn repräsentierst. But the way you perceive God is also the way you perceive yourself. So wie du Gott wahrnimmst, so nimmst du auch dich selber wahr. And the way you perceive other people. Und nimmst du auch andere Menschen wahr. So if you see God as a bad God, automatically you will see people as bad people. Wenn du Gott als ein schlechter Gott siehst, wirst du automatisch die anderen Menschen als schlechte Menschen sehen. So you have to begin to see God the way he really is. Du musst anfangen, Gott so zu sehen, wie er wirklich ist. You know, once you begin to see God as perfect love and kindness and care, wenn du Gott als vollkommene Liebe, Freundlichkeit und Fürsorge siehst, you will be able to also love people and care for them well. Wirst du fähig sein, andere Menschen zu lieben und für sie gut zu sorgen. And then you will represent him well. Und dann wirst du ihn gut repräsentieren. If you perceive God as an angry God, wenn du Gott als einen zornigen Gott wahrnimmst, you're going to be angry with people who don't live up to your standard. Wirst du über Menschen zornig sein, die nicht deinem Anspruch gemäß leben. But if you see God as a kind and caring and generous God, wenn du Gott als einen freundlichen, liebenden und großzügigen Gott siehst, I think it's Luke 5 or Luke 6, I don't remember exactly where it is. Ich glaube, es ist Lukas 5 oder 6, ich weiß nicht genau, wo. It's so messed with me. Das hat mich so durcheinander gebracht. The Bible tells you to be perfect as a Father in heaven is perfect. Die Bibel sagt, darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. And it actually is telling us that God is good to the unthankful and the evil. Er sagt uns eigentlich, dass Gott gut ist zu den Undankbaren und Bösen. You know, and he lets his sun shine over the good and the bad. Er lässt die Sonne über die Guten und Schlechten scheinen. And when it literally says that he is good to the unthankful and the evil people. Und wenn es wortwörtlich heißt, dass er gut ist zu den Undankbaren und Bösen Menschen. That blew my mind. Das hat mich umgehauen. When I see people who irritate me. Wenn ich Leute sehe, die mich irritieren, when I see people who do bad things, wenn ich Leute sehe, die schlechte Dinge tun, they actually do bad things. Sie machen tatsächlich schlechte Dinge. And naturally we wanna now revenge. Und natürlich wollen wir uns rächen. I simply remember. Dann erinnere ich mich einfach. God is even good to these bad people. Gott ist sogar gut zu diesen bösen Menschen. If he's good, I'm gonna represent him well. Wenn er gut ist, dann will ich ihn gut repräsentieren. And I'm gonna be good too. Und ich will auch gut sein. You know, this has shocked so many people. Das schockiert so viele Menschen. I have people six, it's Luke 6:35. Lukas 6:35. Can you read it, please? Kannst du es bitte lesen, Daniel? He's gonna open it and read it, Luke 6:35. Er wird es in der Bibel nachschlagen und lesen, Lukas 6:35. Look what it says. Schau, was hier steht. Love your enemies and do good to those who do you evil and doch liebt eure Feinde und tut Gutes und Leid, ohne etwas wieder zu erhoffen. And great will be your reward. Und euer Lohn wird groß sein. And you will always be the chosen of the high. Und ihr werdet Söhne des Höchsten sein. Look at this, because he's even good to the unthankful and the evil people. Schau das an. denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. So what happens if you perceive him in that way? Das ist der Gott. Was passiert, wenn du ihn in dieser Art und Weise wahrnimmst? You're going to represent him exactly that same way. Du wirst ihn genauso repräsentieren. If you see God or criticizes every one of your failures, that's exactly what you will do to other people. Wenn du Gott siehst, der jeden deiner Fehler kritisiert, wirst du genau das anderen Menschen antun. And now you even think you're doing God a favor. Und du denkst sogar, dass du Gott einen Gefallen tust. You think you're just doing what he does. Du denkst, dass du genau das machst, was er tut. Change your perception. Ändere deine Wahrnehmung. He's good. Er ist gut. Nothing but good. Nichts als gut. Only good. Nur gut. Let's represent that good God well. Lass uns diesen Gott gut repräsentieren. Thank you for listening to our devotions. Danke, dass du unseren Andachten zuhörst. We will go back to the enemies of the soul. Wir werden zu den Feinden unserer Seele zurückkehren. Tomorrow. Morgen. See you guys. Bis bald.